Kapitel 8 – Die Währungsunion und die Zukunft Europas. Im bisherigen Verlauf des Buches ist klar geworden, dass sich nennenswerte messbare Vorteile der gemeinsamen Währung, die sich in mehr Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung niederschlagen, für Deutschland bis heute nicht entdecken konnte. Ich habe mir dieses Urteil nicht leicht gemacht. Aber die in den letzten 7 Kapiteln analysierten Daten und Fakten sind für jeden evident, dessen Urteil nicht dem Wunschdenken unterliegt. Stattdessen hat sich Deutschland zahlreiche neue, unüberschaubare Risiken und Zukunftslasten aufgehalst. Für viele südliche Mitgliedsländer hat es sogar handfeste Nachteile gegeben. Profitiert vom Euro haben immerhin die Umfragewerte der Bundeskanzlerin. Eine so dichte und lang anhaltende Reihe von Krisentreffen, in denen Angela Merkel jeweils eine zentrale und dominierende Rolle spielen konnte, mit vielen bunten Bildern und Statements, hat nicht einmal Helmut Schmidt in den besten Jahren der Weltwirtschaftsoper vorweisen können. Auch die Leistung der Minister, Staatssekretäre und Beamten, die von Krisengipfel zu Krisengipfel eilen, zahllose vorbereitende Sitzungen absolvieren und sich viele Nächte um die Ohren schlagen müssen, ist hoch zu achten. Das sage ich mit Respekt, denn ich war ja mal selbst Teil dieser Strukturen. Harald Welzer kommentiert dazu: Gesellschaften brechen so zusammen wie jetzt gerade, unspektakulär, nahezu geräuschlos, langsam, quälend. In diesem zeitlich zerdehnten Geschehen wendet eine somnambule politische Klasse jene Instrumente an, die unter anderen Bedingungen wirksam waren und es nun nicht mehr sind. Gescheitert ist bislang nicht der Euro, gescheitert ist die Hoffnung, er werde mehr Wachstum und Beschäftigung bringen und den wirtschaftlich Schwächeren helfen. Bei falscher nationaler Politik schadet er vielmehr dem Wachstum und der Beschäftigung.